Erster, sie reisten von Elim ab. Die Israeliten kamen in die Wüste Sin. Das war am 15. Tag im zweiten Monat. Zweiter, alle Israeliten schimpften in der Wüste mit Mose und Aaron. Dritter, sie sagten, wir wollten lieber in Ägypten sterben. Dort hatten wir Fleisch und Brot. Ihr führt uns zum Verhungern in die Wüste. Vierter, Gott sagte zu Mose, ich lasse Brot vom Himmel regnen. Die Leute sammeln jeden Tag genug. Ich prüfe ihren Gehorsam. Fünfter, am sechsten Tag bereiten sie das Essen vor. Es ist doppelt so viel wie an anderen Tagen. Sechster, Mose und Aaron sagten zum Volk, heute Abend erkennt ihr Gottes Hilfe. Er führte euch aus Ägypten. Siebte, morgen früh seht ihr Gottes Glanz. Er hörte euer Schimpfen gegen ihn. Ihr sind nur Diener. Achter, Mose sagte, Gott gibt euch abends Fleisch und morgens Brot. Er hört euer Schimpfen gegen ihn. Ihr schimpft nicht gegen uns. Neunter, Mose sagte zu Aaron, sag dem Volk, kommt vor Gott. Er hörte euer Schimpfen. Zehnter, Aaron sprach zum Volk. Sie sahen zur Wüste. Da erschien Gottes Glanz in einer Wolke. Elfter, Gott sprach zu Mose. Zwölfter, ich hörte das Schimpfen der Israeliten. Sag ihnen, heute Abend gibt es Fleisch. Morgen früh gibt es Brot. Dann wisst ihr, ich bin euer Gott. Dreizehnter, am Abend kamen viele Wachteln in das Lager. Am Morgen lag Tau um das Lager. Vierzehnter, der Tau verschwand. Auf dem Boden lag etwas Kleines und Rundes. Es sah aus wie weißer Frost. Fünfzehnter, die Israeliten sahen es. Sie fragten, was ist das? Mose sagte, das ist das Brot von Gott. Sechzehnter, Gott befiehlt, jeder sammelt so viel er braucht. Nehmt ein Maß für jede Person im Zelt. Siebzehnter, die Israeliten machten das. Einige sammelten viel, andere wenig. Achtzehnter, sie maßen es ab. Wer viel sammelte, hatte nicht zu viel. Wer wenig sammelte, hatte genug. Neunzehnter, Mose sagte, niemand darf etwas für den nächsten Tag aufheben. Zwanzigster, einige hörten nicht auf Mose. Sie hoben etwas auf. Da kamen Würmer und es wurde schlecht. Mose wurde böse. 21. Sie sammelten es jeden Morgen. Wenn die Sonne heiß wurde, schmolz es. 22. Am sechsten Tag sammelten sie doppelt so viel Essen. Die Anführer erzählten es Mose. 23. Mose sagte, morgen ist ein Ruhetag für Gott. Backt und kocht heute alles. Den Rest hebt für morgen auf. 24. Sie hoben es bis zum Morgen auf. Es wurde nicht schlecht. Es hatte auch keine Würmer. 25. Mose sagte, esst das heute. Heute ist der Ruhetag für Gott. Draußen findet ihr heute nichts. 26. Sechs Tage sammelt ihr das Brot. Am siebten Tag ist Ruhetag. Da gibt es nichts. 27. Am siebten Tag gingen einige Leute raus. Sie suchten Brot, aber fanden nichts. 28. Gott sagte zu Mose, wie lange wollt ihr meine Regeln nicht halten? 29. Gott gibt euch den Ruhetag. Darum gibt er am sechsten Tag Essen für zwei Tage. Bleibt am siebten Tag zu Hause. 30. So ruhte das Volk am siebten Tag. 31. Die Israeliten nannten das Brot Manna. Es war weiß und schmeckte wie Honigkuchen. 32. Mose sagte, Gott befiehlt, bewahrt ein Maß Manna auf. Eure Kinder sollen das Brot sehen. Gott gab es uns in der Wüste. 33. Mose sagte zu Aaron, nimm einen Krug. Fülle ihn mit Manna. Stell ihn vor Gott für die Zukunft. 34. Aaron stellte den Krug vor die Kiste mit den Gesetzen. So wollte es Gott. 35. Die Israeliten aßen 40 Jahre lang Manna. Sie aßen es bis zum Land Kanaan. 36. Ein Gomer ist der zehnte Teil von einem Epha.